Das Fräulein als Bauernmädchen. Ein Hörspiel nach der gleichnamigen Novelle von Alexander Puschkin. Schrecklich, dieser Krach. Unsere russischen Tölpel müssen immer zu Krach machen. In England hat man Dienerschaft, die den ganzen Tag den Mund nicht auftut. Betsy, sei so lieb, mein Kind, und sei dem Gesinde, das soll aufhören und schlafen gehen. Nicht mal in Ruhe seine Times lesen kann man. Na schön. Ihr sollt aufhören und ins Bett gehen. Papa will seine englischen Zeitungen lesen und ihr stört ihn. Zufrieden, Papotschka? Danke, mein Täubchen. Danke, mein Betzilein. Bitte, Papa, sag doch nicht immer dieses grässliche englische Betsy zu mir. Ich mag das nicht. Ich heiße Lisa und wir sind Russen und keine Engländer. Leider, mein Herz, sonst hätten wir mehr Kultur, wesentlich mehr Kultur. Du solltest froh sein, dass du einen modernen Vater hast, der in der Wüstenei unserer russischen Rückständigkeit englische Kultur verbreitet. Wir haben einen englischen Garten, unsere Reitknechte sind für englische Jockeys uniformiert, meine Felder werden nach englischer Methode bestellt, unser Haus ist nach englischem Stil eingerichtet, ich lese englische Zeitungen, Bücher und du hast eine englische Gouvernante. Ja, und unsere Dackel haben die englische Krankheit. Wahrhaftig, mein Täubchen, mein süßer kleiner Schelm, du findest doch immer eine Gelegenheit zu deinen Neckereien. Lass dich küssen, mein kleines braunes Mädchen mit deinen schwarzen Schalksaugen. Och, mein Sonnenschein, mein Lebenselixier, mein Schatzkästchen, mein Augenstern. Ach, wenn doch bloß deine arme Mutter das noch erlebt hätte. Du darfst mich nicht schelten wegen meiner Vorliebe für englische Dinge, mein Eichkätzchen. Ich weiß, die Nachbarn machen sich darüber lustig, solche hundsfetschen, kulturlosen Barbaren wie dieser Tölpel Beresdorf. Aber wir leben 1000 Kilometer von Moskau, mein Täubchen. Außer den Feldern und Wäldern, dem Gutshaus, dem Garten, den Pferden, Kühen und Gänsen und den paar hundert Leibeigen haben wir doch nichts. Absolut nichts. Keine Kultur, kein Verkehr, keine bemerkenswerten Menschen, keine überhaupt nur diskutable Menschen. Außer Ihnen selbstverständlich, Miss Jackson. Selbstverständlich außer Ihnen. Oh yes, selbstverständlich. Miss Jackson ist so diskutabel, dass man immerzu mit ihr diskutieren muss. Wie meinen Sie das, Miss Lisa? Na, wie ich es sage. Wir diskutieren doch immer zu. Oh, ich habe genau verstanden. Sie haben gemeint, das mit einem Hintergedanke. Ich weiß nicht welche, aber bestimmt, Sie haben einen Hintergedanke. Nicht nur, dass ich muss mich langweilen in diesem grässliche Land. Ich muss auch ertragen immer zu Ihre Hintergedanken, Miss Lisa. Aber ich habe nicht die Absicht, mich lassen zu beleidigen. Gute Nacht, Mr. Mromsky. Gute Nacht, Miss Lisa. Da hast du deine englische Kultur. Eine vertrocknete alte Jungfer mit weiß geschminkten Backen, künstlichen Locken und Pferdezähnen. Du solltest froh sein, dass du eine englische Gouvernante hast, mein undankbares Kätzchen. Kein Gutsbesitzer in 100 Kilometer Umgebung hat das für seine Töchter. Sie beneiden uns alle. Ich bin sicher, sie beneiden uns alle. Warum musst du Miss Jackson auch immer ärgern? Ich brauche sie doch gar nicht zu ärgern, Papaschinka. Sie ärgert sich immer schon von alleine. Alle beneiden sie uns, glaub mir das. Alle werden sich insgeheim sagen, der Muromsky, na, das ist eben doch ein Kulturmensch. Da kann man nicht mit. Hält seiner Tochter eine englische Gouvernante, dieser Muromsky. Und weil sie mich beneiden, schimpfen sie auf mich. Auch Beresdorf beneidet mich, dieses Vieh. Beresdorf hat doch gar keine Tochter, nur den Sohn. Er soll übrigens aus Petersburg zurückgekommen sein. Er hat fertig studiert und man weiß noch nicht, ob er Beamter wird oder Offizier. Und es heißt... Es heißt, aber was heißt es heißt? Über Beresdorf heißt es doch überhaupt nichts. Dazu ist er viel zu unbedeutend, auch wenn er ein paar Äcker mehr hat als wir. Er ist ein roher Bär, das ist er. Und überhaupt, ich wünsche nicht, dass der Name eines solchen Menschen überhaupt ausgesprochen wird in meinem Hause. Dass er überhaupt nicht erwähnt wird, diese Kanaille. Deswegen sprichst du auch den ganzen Tag von ihm, mein süßer, dicker Papotschka. Ja, aber nur um ihn zu beschimpfen, diesen kulturlosen alten Bock mit seinen ganzen russischen Vorurteilen. Nur um zu beklagen, dass unser armes Russland leider ein Land der Beresdorfs und nicht der Muromskis ist. Komm, geh schlafen, mein Vögelchen, und lass mich meine Times lesen. Schon gut, ich geh schon. Gute Nacht, mein alter Papotschka. Gute Nacht, mein kleiner Schelm. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Nastja! Ja, Fräulein Lisa? Bist du endlich zurück? Fein, komm schnell in mein Zimmer. Also eil dich doch. Endlich, ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet. Aber sie haben mir doch bis 8 Urlaub gegeben, Fräulein Lisa. Also wie war's? Erzähle. Hast du ihn gesehen? Freilich habe ich ihn gesehen. Den ganzen Nachmittag waren wir beisammen. Er hat mich sogar geküsst. Wenn das wahr ist, werde ich dich auspeitschen lassen, du. Davon kriegen sie seine Küsse auch nicht mehr weg. Übrigens hat er uns alle geküsst. So erzähl doch der Reihe nach. Gern. Also, die Verwaltersfrau von Herrn Berestow hatte doch Geburtstag. Und Herr Berestow hat doch erlaubt, dass sie all ihre Freundinnen einlädt. Und weil sie mir also freigegeben hatten, bin ich also hin mit Anisja, Dunka, Sonja, Natascha und... Ja, ich weiß doch. Und also, in der Küche vom Berestowschen Gutshaus war eine große Tafel gedeckt. Und es gab erst einmal Pirosch und dann Hasenbraten. Weiter. Und Bublitschki und Chalwa und es waren vielleicht 20 Leute. Nein, warten Sie, 5 und... Es können auch 27 Leute gewesen sein, oder? Ja, ich reiße dir gleich alle Haare einzeln aus. Was war mit Alexei? Ich meine dem jungen Herrn Berestow. Nun also, nach dem Essen gingen wir alle in den Garten Haschen spielen. Und da kam der junge Herr zu uns und hat mitgespielt. Du lügst mich an. Wirklich? Mit der ganzen Dienerschaft, was ich sage. Und was er sich alles ausdachte. Wenn er eine fing, hat er sie gleich geküsst. Mich 17 Mal. Wie du willst, Nastja, aber das lügst du. Wie Sie wollen, aber ich lüge nicht. Ich habe mich nur mit Mühe von ihm losgemacht. Und alle loben ihn, er ist so gut und lustig und er wird bestimmt einmal ein guter Herr werden, ein viel besserer als sein Vater. Verstehe ich nicht. War er nicht traurig und nachdenklich? Es heißt doch in der Umgebung, dass er keine Frau auch nur anschaut. Und er soll einen Ring mit einem Totenkopf tragen und immer melancholisch schweigen, weil er eine unglückliche Liebe in Petersburg haben soll. Der Postmeister hat es doch überall herum erzählt, dass er einen Brief aufgegeben hat an Maria Petrovna Kurotschkina mit der gehorsamsten Bitte, diesen Brief zu übermitteln an A.N.R. Es muss ein großes Geheimnis um ihn sein und eine große Tragik. Und Tanja hat gesagt, wie in diesem Roman gefesselte Liebe der unglückliche Graf aussieht. Genau so soll Alexei Berestow aussehen. Ganz bleich und mit durchdringenden, tiefliegenden, wundervoll traurigen Augen. Keine Spur. Er ist frisch und gesund und schön. Mein Gott, ist der Mann schön. Alle sagen, er wird bestimmt ein guter Herr werden. Sein einziger Fehler ist, dass er den Bauernmädchen zu sehr nachstellt. Nun, der Mensch muss auch Fehler haben und schließlich sind wir Leibeigene und können froh sein, dass er uns mit Küssen und nicht mit Schlägen traktiert. Ja, aber du bist zum Beispiel nicht seine Leibeigene, obwohl ich den Eindruck habe, dass du es sehr gerne wärst, du scheußliche Schlange, du. Wenn Papa wüsste, dass du bei den Berestow warst, wo er sie so hasst, er würde dir was Schönes. Ach, der. Schließlich gehöre ich auch nicht ihrem Vater, sondern ihnen. Er hat mich ihnen vor 5 Jahren zu Weihnachten geschenkt. Und bin ich ihnen nicht treu? Liebe ich sie nicht, dass ich mich wer weiß wie oft bestrafen ließ, damit sie keine Schelte bekam? Nun, wenn ich sie mit meinen Erzählungen gelangweilt habe, dann bitte ich sie demütig um Verzeihung und werde nie im Leben mehr ein Wort von den Berestows erwähnen. Das schwöre ich ihnen bei allen... Nein, schwör nicht, Nastinka. Erzähl weiter, Liebste. Wie ist er? Wie sieht er aus? Was für eine Redeweise hat er? Wie groß ist er überhaupt? Und was für einen Anzug hat er getragen? Ach, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Nastinka, komm, nicht böse sein, du Schäfchen. Er ist doch der einzige interessante junge Mann weit und breit. Nicht, dass ich in ihn verliebt wäre. Wie könnte ich auch? Ich kenne ihn ja nicht. Und außerdem werde ich mich nie verlieben. Nur, weil es hier so langweilig ist. Nur Interesse halber, weißt du. Interesse halber wäre es am besten, sie würden ihn sich selber mal ansehen. Wie kann ich denn, wo Papa mit dem alten Berestow Spinnefeind ist? Papa nennt ihn einen Barbaren, eine ungebildete Kanaille. Und Berestow soll zu jedermann über Papa schimpfen und sagen, dass Papa sein ganzes Vermögen in Moskau durchgebracht hat und dass er dieses Gut hier, seinen letzten Besitz, auch noch ruiniere mit seinen englischen Bewirtschaftungsmethoden. Und überhaupt... Hat er doch auch recht. Ihr Papachen hat die englische Krankheit, das sagen alle. Aber was geht Sie denn an, was diese beiden halsstarrigen Alten miteinander haben? Sie wohnen ja nur 5 Kilometer auseinander. Gehen Sie doch mal in der Richtung von Berestows Gut spazieren oder reiten Sie aus. Sie werden ihm bestimmt begegnen. Ach, du bist ja, dass er denkt, ich laufe ihm nach. Und da unsere Väter nicht miteinander sprechen, kann ich unmöglich mit ihm bekannt werden. Nein. Aber weißt du was, Nastja? Ich werde mich als Bauernmädchen verkleiden und dort Pilze suchen. Als Bauernmädchen? Ach, wunderbar. Natürlich. Ziehen Sie ein grobes Hemd an, einen blauen Rock und einen roten Sarafan und ein Kopftuch. Sie werden zum Anbeißen aussehen. Und er wird es auch tun. Verlassen Sie sich darauf. Das kommt ja wohl auf mich an. Ich will nur Interesse halber. Versteht sich, Interesse halber. Kommen Sie schnell, Fräulein Lisa, wir wollen Sachen erwarten. Ach, Maskerade, morgens um 6. Dabei kommt er nicht. Wird noch im Bett liegen, der Faulpelz. Ach, ich kehr um. Tubo, Spogar, wer ist sie? Ist sie wahr? Keine Angst, mein Kind. Mein Hund beißt dich nicht. Oh nein. Ja, gnädiger Herr. Ich habe aber Angst. Der sieht so böse aus. Der wird mich ja beißen. Na, wenn du Angst hast, dann muss ich dich eben begleiten. Darf ich neben dir gehen? Oh, keiner hindert sie daran. Die Straße ist für alle da. Wo bist du denn her? Aus Prilucino. Ach, dem Dorf, das dem Muromski mit der englischen Krankheit gehört? Ja, ich bin die Tochter von Wassili, dem Schmied. Ich wollte Pilze sammeln. Und Sie, gnädiger Herr? Sind Sie der Berestow-Schatz? So ist es. Das heißt, ich bin der Kammerdiener des jungen Herrn, weißt du? Du brauchst nicht, gnädiger Herr, zu mir zu sagen. Ach, schwindeln Sie nicht. Sie sind der junge Herr selbst. Sie sind nicht gekleidet wie ein Diener und den Hund haben Sie in einer fremden Sprache gerufen. Und überhaupt, man wird doch nicht so dumm sein, dass man nicht Herrn und Diener unterscheiden kann, wie? Donnerwetter, du bist ja ein schlaues Hexchen. Wenn du ebenso gut küssen kannst wie reden. Das gibt es nicht. Wenn Sie wollen, dass wir in Zukunft gute Freunde bleiben, dann belieben Sie sich künftig nicht mehr so zu vergessen. Entschuldige, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich hab's gemerkt. Ist das in Ihren Kreisen so üblich? Ein junges Mädchen sehen und gleich küssen? Einfach gleich küssen? Wie? Das geht da so ohne weiteres? Oh, es geht schon in meinen Kreisen. Man kann schon gleich küssen, aber dann muss man auch gleich heiraten. Und der Himmel bewahre mich vor diesen Ziegen. Welchen Ziegen? Na, den ganzen Fräuleins hier in der Umgebung. Euer Fräulein, die Muromskaja, die soll ja auch so eine affektierte Gans sein. Die? Oh ja, ganz ekelhaft ist die und hässlich. Dafür bist du umso schöner. Es gibt viele schöne Mädchen hier, aber so eine wie dich habe ich noch nie. Wie heißt du, mein Seelchen? Akulina. Akulina. Ich muss jetzt nach Hause. Akulina? Ich werde bestimmt deinen Vater Wassili, den Schmied, besuchen. Nein, nein, das dürfen Sie nicht. Um Christi willen, wenn man zu Hause erfährt, dass ich hier mit Ihnen... Ach, mein Vater würde mich totprügeln. Aber ich will dich wiedersehen, Akulina. Ich muss dich wiedersehen. Nur wenn Sie schwören, dass Sie im Dorf nie nach mir fragen und nie zu meinem Vater gehen. Ich schwöre es. Wann sehe ich dich wieder? Vielleicht sammle ich morgen hier wieder Pilze. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Akulina. Was soll das heißen, Alexei? Seit einem Monat gehst du jeden Morgen früh auf die Jagd, was ich übrigens sehr begrüße. Es gibt nichts Gesünderes. Abgesehen davon, dass du nie etwas schießt. Naja, aber wenn ich dir ein einziges Mal sage, morgen früh wollen wir mal zusammen auf die Jagd, da willst du nicht. Was soll das heißen? Ja, Vater, wissen Sie, mir ist nicht gut. Ich möchte morgen früh lieber im Bett bleiben. Ich fühle mich gar nicht... Gerade wenn man sich krank fühlt, soll man morgens früh auf die Jagd gehen. Du gehst mit auf die Jagd und fertig. Ja, aber ich... Wirklich, es ist besser, wenn ich morgen mal im Bett bleibe. Natürlich, wenn Sie mich zwingen... Zwingen! Zu seinem Vergnügen zwingt man niemand. Nicht einmal den eigenen Sohn. Aber bitte, bitte also nicht, gehe ich eben allein auf die Jagd. Bitte! Einen Monat lang kannst du jeden Morgen und wenn ich einmal... Na, bitte, bitte, gute Nacht. Wo werden Sie denn auf die Jagd gehen, Vater? Bei Prilucino? Auch noch, damit ich womöglich diesem Muromski begegne, diesem Idioten, der sich auf englische Art zugrunde richtet, statt auf die russische satt zu werden. Ach, geht dich nebenbei gar nichts an. Gehe ich eben allein. Naja. Möcht mal wissen, wozu man denn überhaupt Kinder die Welt setzt, wenn sie einen nicht einmal auf die Jagd begleiten. Na ja, macht nur so weiter. Macht nur so weiter. Nur so weiter. Ivan, Gott, Grisha, Nastja, Dunja! Verdammt nochmal, wo bleibt ihr denn, ihr verfluchten Kröten? Der gnädige Herr, was wünschen denn Ihnen? Helf mir doch mal vorsichtig aus dem Wagen. Um Gottes Willen. Haben Sie sich aber verletzt? Aber vorsichtig, ich habe mir doch die Schulter verrenkt. Oh, ach, soll ich die Stütze nehmen? Vorsichtig, ihr Esel, vorsichtig. Ach Gott, diese Freundschaft. Nicht mal das, Herr. Das ist ja zum Vertreiben. Seid doch vorsichtig, ich habe mir doch die Schulter verrenkt. Herr, doch mal. Denken Sie, was passiert ist. Ihr Vater war doch heute Morgen auf die Jagd geritten. Und was glauben Sie? Eben hat man ihn in Berestovs Kutsche gebracht. Gebracht? In Berestovs Kutsche? In Berestovs Kutsche? Ja, denken Sie! Ihr Papa ist heute Morgen auf die Jagd geritten und extra weit bis nach Korotkino hinaus, damit er bloß nicht womöglich mit dem alten Berestov zusammentrifft. Und wie er um die Waldecke biegt, wem steht er plötzlich gegenüber? Dem alten Berestov mit seinen Leuten. Nein. Ach, es war aufregend. Fetja, der Reitknecht, hat's mir erzählt. Alles hielt den Atem an und Fetja dachte, womöglich werden sie aufeinander schießen. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich wohl oder übel zu grüßen. Sie taten es beide äußerst frostig und wollten einander vorbeireiten. Da scheut doch die Stute von ihrem Papa, als ob sie auch was gegen den Berestov hätte. Und wirft doch ihren Papa ab. Allmächtiger, hat er sich wehgetan? Weh schon, aber das schadet ihm gar nichts. Er hat sich die Schulter ein bisschen ausgerenkt. Naja, und nun blieb dem Berestov natürlich nichts anderes übrig, als heranzureiten und ihm seine Hilfe anzubieten, die ihr Papa natürlich nicht ablehnen konnte. Berestov half ihm wieder aufs Pferd und bot ihm an, ihn zu sich nach Hause zu bringen, wo zufällig gerade ein Tierarzt aus der Stadt sei, der den ganzen Rindviehbestand überprüft. Boah. Sie können sich denken, was da für Witze fällig waren bei den Reitknechten, als sie das grinsende Gesicht von Berestov sahen, wie er ihren Papa gerade wie einen Gefangenen im Triumph nach Hause brachte und dem Rindviehdoktor schon von Weitem zurief, hier bringe ich Ihnen noch einen Patienten. Nein, Papuschka muss geschäumt haben vor Wut. Im Gegenteil, denken Sie, er war hochzufrieden, dass ihm der Tierarzt die Schulter wieder in Ordnung gebracht hat und machte selber Witze. Und dann hat ihn Berestov natürlich zum Essen eingeladen und sie haben getrunken miteinander und Berestov hat ihn in seiner Kutsche nach Hause bringen lassen und dann, was meinst du? Lisa, mein Täubchen, hast du schon von meinem Pech gehört? Papinka, mein armer Papinka, wie schrecklich. Au, meine Schulter, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, schrecklich schon, aber es hat auch alles sein Gutes. Stell dir vor, dieser Berestov hat sich anständig benommen. Naja, dann muss der ja auch. Aber dann haben wir zusammen getrunken, noch einen Schnaps und noch einen, wie das so geht. Und ich fand den Mann ja gar nicht so übel. Naja, rückständig natürlich, aber nicht so übel. Wir haben uns nicht im Mindesten gestritten. Ich meine, ich lasse doch auch die anderen Ansichten gelten. Das lasse ich doch nicht. Und wir haben uns in gewissem Sinne fast, na, wie soll ich da sagen, ein wenig angefreundet. Ja, das haben wir, ne? Ja, die russische Gastfreundschaft hat sich tadellos benommen, der Berestov. Nicht zu sagen, tadellos. Und das soll nicht von mir heißen, dass ich über meine Vorliebe für englische Dinge die russische Gastfreundschaft nicht mehr zu schätzen wüsste. Wir kannten uns eben bloß vorher nicht, verstehst du? Und durch die Zwischenträgereien von den Nachbarn, na ja. Warum sollen wir eigentlich dauernd einen Feind? Schöpft's doch Blödsinn. Kurzum, ich habe seine Gastfreundschaft genossen und habe ihm das Versprechen abgenommen, dass er morgen mit seinem Sohn Alexei zu uns zum Essen kommt. Berestov? Morgen mit Alexei? Mit Herrn Alexei? Na, was gibt's denn da zu lachen, freche Gans? Mach, dass du rauskommst. Na, viel Vergnügen. Es ist nicht der englische Stil, die Dienstboten prügeln zu lassen. Aber bei dir, da wäre die gute alte russische Sitte sehr angebracht. Also, die beiden Berestovs kommen morgen. Wir werden sie gut empfangen und bewirten. Ich nicht, Papa. Na, was fällt dir ein? Du hast mir immer befohlen, die Berestovs als Feinde zu betrachten. Das tue ich und ich empfange sie nicht. Aber hör mal, aber dann befehle ich dir jetzt, sie als Freunde zu betrachten. Gott, immer diese Widersprüche. Du empfängst sie oder sperre dich so lange in dein Zimmer ein, bis du sie empfängst. Nun, wenn sie auf einmal ihre aufgeklärten westlichen Überzeugungen verraten und wieder in die einst von ihnen so verachtete russische Barbarei der brutalen Gewalt zurückfallen... Ach, doch nicht so dusselig. Lisotschka, Engelchen, Herzchen, mach doch deinen armen, kranken, alten Papotschka nicht solche Schwierigkeiten. Nach immer machst du Schwierigkeiten, immer kriegst du deinen Willen. Du kannst doch auch einmal meinen Willen. Ich meine... Mein armer Papinka, siehst du, wenn du so schön brav bist, dann bist du der unwiderstehlichste Mann der Welt. Also gut, ich werde sie empfangen. Na siehst du, mein süßes kleines Goldvögelchen. Aber ich darf kommen, wie ich will, und du darfst nicht schimpfen und nicht lachen und dich nicht wundern. Na, was ist das schon wieder? Das wirst du morgen schon sehen. Hau ruck, hau ruck, hau ruck. Fester geht's nicht. Probier nur, die Taille muss noch enger werden. Zum Schießen sehen Sie aus, Fräulein Lisa. Wie für einen Maskenball hergerichtet, in Ihrem seidenen Staatskleid, in der Mitte geschnürt. Wie ein lebendiges X sehen Sie. Sie aus. Hinten die falschen Locken musst du mir noch feststecken. Und ihr weißes Gesicht mit den roten Flecken drauf, wie ein Zirkusclown. Man käme nie auf die Idee, dass Sie da sind mit Ihrer braunen Hautfarbe. Und wollen Sie sich wirklich mit dem ganzen Schmuck behängen und diese langen Handschuhe tragen? Ach, er könnte mich doch sonst an meinen Händen erkennen. Er streichelt und küsst sie doch immer. Denk dir, er hat sich noch nicht getraut, mich auf den Mund zu küssen. Er behandelt mich wie eine Heilige. Heute früh hat er mir einen richtigen Heiratsantrag gemacht. Mir, Akulina, der Tochter des Schmiedes Wassili. Warum spielen Sie ihm immer noch diese Komödie vor? Kann ich denn zurück? Wenn er jetzt sähe, wer ich wirklich bin, würde er denken, ich bin ihm nachgelaufen und er würde aufhören, mich zu lieben. Na, nachgelaufen sind Sie ihm ja auch. Au! Wollen Sie für alle Zeiten für ihn Akulina bleiben? Ach, du glaubst nicht, was es für ein herrliches Gefühl für eine Frau ist, nur um ihrer selbst willen geliebt zu werden. Und nicht, weil sie ein Gut erbt und ein Bankkonto und ein mütterliches Erbe besitzt. Na sehen Sie, das ist wieder der Vorteil der Leibeigenschaft. Wir werden immer nur um unserer selbst willen geliebt. Und auch nicht so knapp. Miss Lisa! Miss Lisa! Ach du lieber Himmel, die hat was gemerkt. Sie waren an meine Schminktöpfe. Oh, oh, wie sehen Sie aus? Oh, schocking. Ich werde verlassen dieses Haus, wo man immer nur in dem Sinn hat, mir zu beleidigen und zu verhöhnen. Aber ich habe Sie doch nicht beleidigen und verhöhnen wollen, liebe Miss Jackson. Oh, ich weiß genau. Sie wollen machen über mir eine Parodie, eine Imitation von mich. Ein Verhöhnung. Aber nein, ich will Sie nicht verhöhnen. Im Gegenteil. Ich habe mich mit Ihrer Schminke geschminkt, weil ich vor unseren Gästen genauso schön sein möchte wie Sie, Miss Jackson. Oh, ist das so? Bestimmt, liebe Miss Jackson. Verzeihen Sie mir, dass ich an Ihre weiße Schminke gegangen bin. Oh, meine liebe Lisa, wenn das so ist, Sie können das ganze Topf Schminke haben von mir. Oh, ich schenke es Ihnen. Ich bin sehr froh, dass Sie mir nicht wollen beleidigen. Was ist denn? Wo bleibt ihr denn? Die beiden Bärsdorf sind doch schon eine halbe Stunde da. Oh, Verzeihung. Ich wusste nicht, dass wir auch weiblichen Besuch haben. Gestatten Sie, meine Gnädigste, mein Name ist Muromski. Mein Name ist Muromskaya. Lisa, du nein! Aber das ist zum Totlachen, aber ganz hübsch. Bisschen übertrieben, das Weiß im Gesicht, aber steht dir gar nicht schlecht. Na, aber was du dir immer ausdenkst, du kleiner Schelm. Nun, nun, komm, komm, komm, komm, los, los, los, los, los, los. Ja. Aber ja, doch, das sage ich auch. Aber da haben Sie doch vollkommen recht, mein Lieber. Na, was ist denn mit dir, Lisa? Betsy, du bist ja so schweigsam. Ja eben, Alexei. Du starrst die Zimmerdecke an mit deinem Gesicht, als ob du einschlafen wolltest. Du bist doch so nachdenklich, mein Liebling. Worüber denkst du denn nach? Oh, ich denke über etwas sehr Wichtiges nach. Nicht wahr, das dachte ich mir. Darf ich mir die Bemerkung erlauben, dass Sie ganz bezaubernd aussehen, gnädiges Fräulein, wenn Sie über etwas Wichtiges nachdenken. Nicht wahr, Alexei? Nicht wahr, Alexei? Oh ja, natürlich. Mein Sohn scheint auch ganz entzückt von dem Vorzug, Ihre Gesellschaft genießen zu dürfen. Ich glaube kaum, dass er selbst in Petersburg Gelegenheit zu einer so faszinierenden Unterhaltung gehabt hat. Ja. Ja. Darf man fragen, über was du wohl Wichtiges nachgedacht hast, Liebling? Ob ich den Spitzenbesatz am Ärmel so lassen soll oder ob ich die Spitze etwas weiter herauslasse. An sich wird es ja jetzt mehr so getragen und nicht so. Und Miss Jackson meint auch, ich soll es lieber so tragen, aber mir gefällt es so besser. Wenn es auch richtig ist, dass man es natürlich nach der neuesten Mode so trägt. Und man muss ja nach der neuesten Mode tragen, da hat Miss Jackson schon recht. Und gerade bei Spitzen, und es sieht vielleicht so auch ganz gut aus, aber ich finde, es sieht, so sieht es eben doch besser aus. Und es ist eben gar nicht leicht zu entscheiden, ob man es eben so oder doch lieber so machen soll. Und darüber denke ich nach. Und vielleicht mache ich es jetzt doch lieber so. So. Sehr interessant. Ja, Mode, eine Wissenschaft für sich. Nicht wahr? Sind wir Männer zu dumm zu was, Alexei? Oh ja, nicht dumm genug. Also zum Wohl, mein lieber Beres. Aber auf Ihre Gesundheit, mein lieber Muromski. Und auf die Ihrer charmanten, geistvollen jungen Hausherrn. Ja, das Prost! Prost! Prost! Zum Wohl, zum Wohl. Prost! Akulina. Meine Akulina. Ich fürchte, Sie werden mich jetzt nicht mehr mögen, wo Sie doch gestern mit unserem gnädigen Fräulein Lisa zusammen waren. Ach, wie hat sie Ihnen gefallen? Ich habe nicht so genau hingesehen. Ach, Sie wollen es mir nur nicht sagen. Das interessiert mich nämlich sehr, weil nämlich im Dorf sagen Sie, dass ich unserem gnädigen Fräulein Lisa ähnlich sehe. Du? Diese aufgetakelten Sofapuppe mit ihrem blassen Teint und der wehleidigen Stimme und ihrem Spatzenhirn, das über nichts anderes als über Spitzenbesätze nachzudenken weiß? Ach, was sind diese Provinzfräuleins alles für fade Gänse? Dich mit ihr vergleichen, Akulina, heißt dich beleidigen. Na, na. Doch, Akulina. Schau, wir haben uns jetzt 4 Wochen Tag für Tag getroffen. Und wenn ich dich eben verlassen hatte, war ich schon wieder krank vor Sehnsucht nach dem nächsten Morgen. Ach, Akulina, du weißt gar nicht, was du mir bedeutest. Wir haben über so viele Dinge gesprochen und alles, was du sagst und denkst, ist so einfach und so klar und so richtig. Wenn ich an alle diese konventionellen Redensarten unserer sogenannten guten Gesellschaft, an alle Künsteleien und Geziertheiten unseres Literatenmilieus denke, wo jeder sich einbildet, der größte Geist des Jahrhunderts zu sein und dabei nichts anderes kann als schwätzen. Wenn ich an die Großtuerei unserer emporgekommenen Kaufleute und die Wichtigmacherei unserer Beamten und Politiker denke, wie stößt mich das alles ab, seit ich mich an deiner schlichten Natürlichkeit erlaben darf, wie an einer reinen Quelle. Ich bin immer den Menschen nachgejagt und habe nach Beziehungen, Verbindungen, ehrenvollen Bekanntschaften gesucht. War alles falsch. Nicht Menschen, einen Menschen haben, der einem alles bedeutet und der es wert ist, dass man ihm sein Herz zu Füßen legt. Ich liebe dich, Akulina. Ich liebe dich, wie ich noch nie eine Frau geliebt habe und niemals eine würde wieder lieben können. Du sollst meine Frau werden. Aber das geht doch nicht, Alexei. Doch, es muss gehen. Ich werde mit meinem Vater sprechen und ich lasse es auf einen Bruch ankommen. Wenn du dein Leben mit deiner Hände Arbeit verdienen kannst, werde ich es auch können. Alexei! Akulina, du bist mir so rein, so heilig, dass ich es in diesen vielen Tagen nie gewagt habe, dich zu küssen. Wenn ich dich nun fragen würde... Wenn Sie mich fragen würden, würde ich Nein sagen. Aber Sie haben ja nicht gefragt. Akulina. Liebste. Liebste. Ja. Na eben, mein lieber Bernstorff. Na eben. Das sage ich ja. Warum sollen Sie sich nicht heiraten? Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde, mein Bester. Unsere Güter grenzen aneinander. Sie haben viel Wald, ich habe vorwiegend Wiesen. Das ergänzt sich bestens. Und mein Alexei hat was, respektive kriegt was. Und Ihre Lisa bringt auch allerhand mit. Ich frage, warum nicht? Nein, warum nicht? Na, hoffentlich machen uns die beiden selber keine Schwierigkeiten. Bah, wir werden ihnen einfach befehlen, sich zu lieben und sie haben es zu tun. Was ist da zu Ihrem Besten? Na, ich weiß nicht. Bei meiner Lisa muss ich immer eine andere Taktik anwenden. Sie will immer das Gegenteil von dem, was ich will. Infolgedessen werde ich ihr verbieten, sich in ihren Alexei zu verlieben. Ich werde auf ihn schimpfen und sie zwingen, den Umgang mit ihm auf das gesellschaftlich notwendige Mindestmaß zu beschränken. Ich lasse mich hängen, wenn sie darauf nicht hereinfällt und sich gerade für ihn interessiert. Im Übrigen muss man die beiden selber nur häufig zusammenbringen, dann werden sie sich auch ineinander verlieben. Das liegt auch in der Natur der Sache. Naja, mögen Sie mit Ihren, verzeihen Sie, englischen Methoden es versuchen. Ich mache da bei meinem Alexei kürzeren Prozess und werde ihm ganz einfach auf gut Russisch sagen... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich glaube, ich habe Sie nicht richtig verstanden, Papa. Dann sage ich es noch einmal. Entweder du heiratest Lisa Muromskaya oder du fliegst hinaus und erbst keine Kopeke. Ist das klar genug? Du kannst also wählen. Ich danke Ihnen, dass ich wählen darf. Ich wähle also. Keine Kopeke und ich werde Akulina, die Tochter des Schmiedes Vassili aus Brilocino, heiraten. Leben Sie wohl, Papa. Akulina, die Tochter des Schmiedes? Alexei ist der Kerl besessen. Alexei! Alexei! Hierher! Lass dich nicht wegreiten! Lisa! Was, ihr Kolja, ihr verdammten Ochsen! Da reitet er! Mein Pferd, ihr Hundesöhne, ihr Gottverfluchten! Holt mein Pferd aus dem Stall! Ihr verdammten Schweine, holt ihr mein Pferd holen! Bist du Wassil, der Schmied? Ja, gnädiger Herr. Sie sind der Berestowsche, nicht wahr? Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen, Wassil. Mein Vater und Herr Muromski wollen, dass ich Lisa Muromskaya heirate. Aber ich habe mich dafür entschieden, mich von meinem Vater zu trennen, von meiner Hände Arbeit zu leben und deine Tochter Akulina zu heiraten. Was? Was? Meine Akulina? Wollen Sie mich verhöhnen, junger Mann? Es ist mein voller Ernst. Ist Akulina zu Hause? Nein, sie ist Beeren suchen. Aber Sie glauben doch nicht, dass ich mich dazu hergebe. Ihrem Vater weglaufen und dann mir auf der Tasche liegen. Ich will ja arbeiten, aber ich liebe Akulina. Sie ist das herrlichste Wesen auf der Welt. Na, da haben Sie ja einen dollen Geschmack. Sie wollen arbeiten. Die Arbeit kenne ich. Und ich soll mich dafür mit meiner Herrschaft verfeinden? Ich denke nicht daran. Ich gehöre Herrn Muromski und tue nichts gegen seinen Willen. Und ich setze meine Existenz nicht aufs Spiel, weil meine Tochter sich mit Ihnen eingelassen hat, das verdammte Hurenstück. Sagen Sie noch einmal dieses Wort und ich knalle Sie zusammen. Diese Schmiede hier ist meine Schmiede. Und meine Schmiede gehört dem Herrn Muromski, den Sie bestehlen und betrügen wollen. Und ich sage Ihnen nur eins, hinaus! Gut, ich werde mit Muromski selber sprechen und versuchen, ihn zu überzeugen. Ist das die Möglichkeit? Heilige Mutter Gottes, Akulina, die hat doch noch nie einen gehabt und jetzt ausgerechnet der aus Petersburg. Da sieht man, wie das Großstadtleben den Menschen den Geschmack verdirbt. Akulina, nicht zu fassen. Schon wieder wer? Wassili, war der junge Herr Berestow hier? Er ist eben fortgeritten, Herr Muromski. Sehen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Er hat was mit dieser Akulina. Aber das ist doch nicht zu begreifen. Die ist doch 10 Jahre älter als ihr und schielt es hässlich wie die Nacht. Als ich sie das letzte Mal sah, sind sie übrigens nur noch 6 Zähne im Maul. Das ist überholt, gnädiger Herr. 2 davon habe ich hier inzwischen eingeschlagen. Auch das noch. Im Übrigen darfst du das nicht, Vasili. Akulina gehört mir infolgedessen auch ihre Zähne. Verzeihen Sie mir, gnädiger Herr. Ich werde daran denken. Die nächsten 4 werde ich Ihnen aufheben. Hör zu, Schmidt. Ich will auf keinen Fall, dass mein Sohn weiter mit einer verfluchten Tochter zusammentrifft, ob sie nun 6 Zähne hat oder 4. Das will ich auch nicht, bei Gott. Ich werde sie über meinen Amboss legen und so lange mit meinem schwersten Hammer bearbeiten, bis keine Erhöhungen mehr vorhanden sind. Na, das ist es. Die Erhöhungen sind schuld an allem. Ich bin bereit, dir eine Summe Geld zu geben, wenn du sie in ein anderes Dorf schaffst, wo sie nicht mehr treffen kann. Totschlagen werde ich sie. Das wäre noch einfacher. Na kommen Sie, mein Bester, das regeln wir später. Suchen wir vor allem nach Alexei. Er wollte zu Ihnen. Zu mir? Na, das ist sehr gut. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Haus. Ah, Miss Jackson, guten Tag. Ist Herr Muromski zu Hause? Oh nein, er ist fortgeritten mit Ihrem Vater. Nur Miss Lisa ist in die Salon. Gehen Sie nur hinein. Danke. Na, dann will ich wenigstens mit ihr sprechen. Sie wird von dem Heiratsprojekt genauso wenig erbaut sein wie ich. Vielleicht können wir uns zusammen gegen die Alten. Herein. Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, dass ich unangemeldet... Ja... Akulina? Akulina, bist du es wirklich? Akulina, bist du? Ja, Alexei. Ja, aber dann ist doch alles... Akulina. Liebste. Warum hast du das gemacht? Weil es so schön ist, wenn ein Mann bereit ist, alles aufzugeben, um eine Frau zu bekommen, die ihm nichts bieten kann als sich selbst. Akulina. Aber der muss doch hier sein, der hat doch selber gesagt, dass er hier ist. Hab ich doch selber. Na, sehen Sie sich das an. Akulina, du. Ist das die Möglichkeit? Na, was habe ich gesagt? Das liegt in der Natur der Sache. Und diese Natur hat ihre Sache wieder mal gut gemacht. Mein Segen, meine Kinder. Die hören und sehen nichts. Ach, ich bin ja so glücklich, mein lieber Ivan Petrovich. Lassen Sie sich doch küssen. Mein lieber Muromski, nein. Was ein Glück, was für ein Glück. Akulina, hat er gesagt. Aber mir ist alles klar. Meine Lisa hat ihren Alexei schön reingelegt. Akulina, immer solche Streiche. Na, der wird was erleben mit dir. Na, Gott sei mit ihm. Allmächtige, da fällt mir ein. Ich muss ja nach Prulcino zu dem verdammten Schmied und der richtigen Akulina ihre Erhöhungen retten. Musik. Das Fräulein als Bauernmädchen. Ein Hörspiel von Wolf Schmidt. Frei nach der gleichnamigen Novelle von Alexander Puschkin. Die Personen und ihre Darsteller waren Muromski, Ernst-Walter Mitulski, Lisa, Gisela Hess, Berestov, Fritz Saalfeld, Alexei, Wolfgang Bieger, Nastja, Hilde Nocker, Miss Jackson, Christa Rust, Vassilji, Egon Zehlen. Die Spielleitung hatte Wolf Schmidt.